Johannes 3, ab Vers 1, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, also Lehrer, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Aber geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und so wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Diesen letzten Vers nochmal. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt durch dieses Wort Gottes, durch die Predigt zu uns sprichst. Segne Steffen, Herr, gebrauch ihn als das Instrument deines Heiligen Geistes, der das Wort auslegt und verkündet, und lass es lebendig in unseren Herzen werden. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe durch das Johannesevangelium. Und hier in diesem Text heute Morgen sagt Jesus Christus etwas ganz Erstaunliches. Und zwar sagt er im Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist in der Bibel jetzt nicht nur so eine zweitrangige Lehre oder eine drittrangige Lehre. Es gibt verschiedene Dinge in der Bibel, die haben schon auch eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Wichtigkeit, die sind aber nicht ganz so entscheidend, ganz so wichtig. Diese Bibelstelle heute Morgen, das ist eine besonders wichtige, zentrale Stelle. Das ist wirklich eine zentrale Lehre, wenn Jesus Christus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und diese Lehre in der Bibel, die hat die Kraft und die Macht, dich und dein Leben komplett zu verändern. Ich gebe euch mal drei Beispiele von drei verschiedenen Personen und alle drei Personen würden genau das sagen. Das ist genau das, was Gott in meinem Leben gemacht hat und deswegen war mein Leben verändert. Zunächst mal Augustinus. Das war ein Pastor, Theologe im 4. Jahrhundert gewesen. Der Augustinus war für viele Jahre lang ein richtiger notorischer Fremdgänger gewesen. Das war so schlimm, dass wenn der eine hübsche Frau gesehen hat, der musste mit der ins Bett gehen. Und aus diesem Menschen ist etwas ganz anderes geworden. Was Gott geschenkt hat durch diese geistliche Neugeburt ist, dass er in der Gnade Gottes zu einem Menschen geworden ist, der besonders geheiligt, wirklich gottesfürchtig geworden ist. Das ist in der ganzen Kirchengeschichte einer der herausragenden Pastoren und Theologen überhaupt geworden, den Gott wirklich ganz besonders benutzt hat. Gott hat ihn komplett radikal verändert. Gott hat wirklich in seinem Herzen, in seinem Innersten etwas ganz Neues geschaffen, Ein anderes Beispiel ist Martin Luther. Der Martin Luther, der jetzt immer wieder so schön gelobt und gepriesen wird, der war auch viele Jahre lang so ein richtiges nervliches Wrack gewesen. Wirklich ein nervliches Wrack war er gewesen. Aber dann, weil Gott bei ihm das geschenkt hat, diese geistliche Neugeburt, von Neuem geboren zu werden, weil er das persönlich erlebt hat, hatte er dann zum Beispiel im Frühjahr 1521 in Worms diese erstaunliche Kraft und den Mut, hinzustehen vor der damaligen versammelten Weltelite. Was meine ich mit Weltelite? Der Papst ist dort gewesen, die höchsten Vertreter der Kirche und sogar auch von der weltlichen Seite der Kaiser. Die absoluten Top-Politiker sind da gewesen. Und er hat in der Kraft Gottes, weil er von Neuem geboren war, hatte er den Mut gehabt, hinzustehen und ihnen zu widersprechen, zu sagen, doch, es hängt eben von Jesus Christus ab und ich basiere das, was ich glaube, nicht auf das, was ihr mir sagt, sondern auf das, was die Bibel sagt. Oder ein drittes Beispiel von der heutigen Zeit, es gibt diesen Schurken, früheren Schurken Josef Müller, manche haben von ihm gehört, hier im Raum München, das war so ein richtiger Wirtschaftskrimineller und der wurde dann tatsächlich auch vom FBI, von USA gejagt, aber Gott hat bei ihm genau das Gleiche geschenkt, wirklich eine geistliche Neugeburt, von Neuem geboren zu werden, der zieht heute durch die Lande und erzählt Menschen davon, dass es Jesus Christus gibt, dass es nicht nur so eine schöne Fiktion ist, sondern dass Jesus Christus tatsächlich existiert und dass Jesus Christus wirklich die perfekte Liebe überhaupt zeigt und dass du Jesus Christus auch persönlich kennenlernen kannst. Wir schauen uns heute Morgen drei Hauptpunkte an. Erstens, warum ist es überhaupt wichtig, von Neuem geboren zu werden? Warum ist es wichtig? Und zweitens, was heißt es denn, von Neuem geboren zu sein? Das klingt ja sehr komisch. Was heißt es, was bedeutet es, von Neuem geboren zu sein? Und drittens, wie kannst du eigentlich wissen, dass du wirklich von Neuem geboren bist? Das sind die drei Hauptpunkte. Erstens, warum ist es wichtig, von Neuem geboren zu sein? Wir sehen das hier im Vers 3, sagt Jesus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ganz einfache Aussage. Jesus sagt, wenn du nicht das erlebst in deinem Leben, von Neuem geboren zu sein, das, was die Rachel gerade sehr schön erzählt hat, plötzlich war es klar und sie hat es gesehen, wenn das in deinem Leben nicht sieht, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Was heißt das Reich Gottes nicht sehen? Du kannst die ganze geistliche Realität-Dimension nicht wahrnehmen. Du bist blind dafür. Das ist genau das, was die Rachel vorher gesagt hat. Sie war blind für die Tatsache, dass der lebendige Gott die ganze Zeit schon mit ihr gewesen ist. Und dann im Vers 5, Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das heißt, jemand, der nicht von Neuem geboren ist, kann nicht nur das Reich Gottes nicht sehen, er kann auch nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Warum ist es so wichtig? Du kannst ansonsten das Reich Gottes nicht sehen und du kannst auch nicht hineinkommen. Und es ist wichtig zu verstehen, Christ zu sein heißt automatisch das erlebt zu haben, diese geistliche Neugeburt. Wörtlich im Griechischen, dieser Text wurde eigentlich im Griechischen geschrieben, wörtlich heißt es, von Neuem geboren zu sein, heißt wörtlich, von oben her geboren zu sein. Geistlich, dass der lebendige Gott etwas in deinem Leben getan hat. Von Neuem geboren zu sein, geistlich geboren zu sein oder von oben her geboren zu sein. Das heißt, wenn jemand Christ ist, dann muss er zwingend von Neuem geboren worden sein. Man kann nicht Christ sein, ohne diese geistliche Neugeburt erlebt zu haben. Und mit wem spricht Jesus denn hier? Er spricht mit Nikodemus, hier heißt es im Vers 1, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Nikodemus war einer der führenden Männer. Er war ein Pharisäer, er war ein Schriftgelehrter, der hatte wirklich Erfolg gehabt. In der Gesellschaft damals war er wirklich so einer der absoluten Top-Leute gewesen. Wirklich ganz oben, der hatte Status, der hatte Ansehen, der hatte Wissen, der hatte Erfolg. Und Jesus Christus sagt zu ihm in dieser Nacht: Lieber Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann wird dir all das andere überhaupt nichts nützen. Das heißt, es ist absolut wichtig, von Neuem geboren zu werden. Und Jesus, wenn man es zusammenfasst, sagt: Wenn du von Neuem geboren bist, dann kannst du mich, Jesus, sehen und erkennen. Dann kannst du eine persönliche Beziehung mit dir haben. Das ist, warum es wichtig ist, von Neuem geboren zu sein. Aber jetzt der zweite Hauptpunkt: Was bedeutet es denn, von Neuem geboren zu sein? Und die Bibel sagt sehr deutlich: Es reicht nicht, sich einfach nur mehr anzustrengen im Leben, sich zu verbessern, zu reformieren. Die Bibel sagt, du und ich brauchen etwas ganz Neues, dass wirklich im Innersten, in der DNA, im Herzen was ganz Neues geschaffen wird. Oder bildlich gesprochen, sagt die Bibel, heißt es, dass ein Mensch von Gott ein neues Herz geschenkt bekommt, was dann natürlich einhergeht mit einer Charakterveränderung. Dieses Wort, neugeboren zu werden, das ist letzten Endes ein Akt Gottes. Wenn der Heilige Geist ein neues Herz einem Menschen schenkt, und der Nikodemus, der sagt dann natürlich: Wie kann das denn geschehen? Im Vers 4 heißt es: Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein: Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Toll, dass dieser Nikodemus im Prinzip genau deine und meine Frage stellt. Er sagt: Bitteschön, wie soll denn das gehen? Und wir haben viele Stellen in der Bibel, die genau das Gleiche sagen, was Jesus hier sagt. Ich lese euch mal aus Johannes Kapitel 6 vor, ab dem Vers 37. Das müsste auch hier vorne kommen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, das ist Jesus Christus, dass jeder, der Jesus Christus sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Bevor ein Mensch neugeboren ist, geht es einem Menschen immer wieder so, dass man denkt: Ach, eigentlich bin ich doch gar nicht so toll oder so wertvoll. Warum? Es gibt immer jemand, der noch schöner ist. Es gibt immer jemand, der noch schöner ist. Und es gibt auch immer jemand, der noch erfolgreicher ist. Wenn du das erleben durftest, von Neuem geboren zu sein, dann weißt du ganz genau: Ich bin absolut mit einer perfekten Liebe, nämlich von Jesus Christus, dem lebendigen Gott selber, geliebt. Ich brauche gar keine Bestätigung mehr. Ich bin vollkommen perfekt geliebt. Und nicht nur das, er hat mir ein neues Herz geschenkt, und damit geht einher diese wirkliche Charakterveränderung in deinem Leben. Lass uns das ein bisschen konkret praktisch machen. Wenn ein Mensch es erlebt hat, von Neuem geboren zu sein, dann heißt es auch, dass du jetzt eine erstaunliche Freiheit in der Gnade Gottes hast, mit Kritik umzugehen. Kritik wird dich nicht mehr umwerfen. Du weißt schon absolut, von Jesus Christus bin ich absolut geliebt und ich bin wertvoll. Und bei der meisten Kritik steckt auch ein Stückchen Wahrheit drin. Das heißt, Kritik wird dich nicht umwerfen, du kannst mit Kritik umgehen. Du bist von Neuem geboren. Oder angenommen, wenn du vielleicht finanziell nicht so reich bist, wenn du äußerlich arm bist, wenn du von Neuem geboren bist, wirst du das selber in deinem Herzen und Gedanken so empfinden, dass du genau weißt, ich bin im Grunde genommen richtig von Gott reich beschenkt. Ich bin eigentlich im Grunde genommen reich, selbst wenn auf meinem Bankkonto vielleicht gar nicht so viel drauf ist. Oder auf der anderen Seite, wenn auf deinem Bankkonto sehr viel Geld drauf ist, wenn du von Neuem geboren bist, und da geht diese Charakterveränderung damit einher zwingend, wenn du von Neuem geboren bist und finanziell sehr reich und gesegnet bist, wirst du in der Gnade Gottes demütig und dankbar sein. Und nicht hochmütig und stolz darüber. Oder auch beispielsweise, du wirst, wenn du von Neuem geboren bist, auch Menschen immer mehr lieben können, die schwierig zu lieben sind. Und es gibt tatsächlich Menschen, die nicht ganz so einfach zu lieben sind. Aber das ist Teil von dieser Charakterveränderung, auch solche Menschen dann wirklich lieben zu können. Und das andere ist, bevor ein Mensch von Neuem geboren ist, höre ich von Menschen immer wieder, dass sie sagen, alles läuft so ab wie nach Zufallsprinzip hier in dieser Welt. Wenn du von Neuem geboren bist in der Gnade Gottes, dann verstehst du, Jesus Christus, der König, hat einen Plan. Er hat einen Plan mit meinem Leben und mit dieser Welt. Das sind jetzt einfach so ein paar praktische Beispiele, wie es heißt, wie es aussieht, wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, geistlich geboren ist. Das heißt, wirklich erkannt zu haben, es gibt Jesus Christus und er ist nicht nur so ein netter Lehrer, sondern Jesus Christus ist der lebendige Gott, um den es wirklich geht hier in dieser Welt und natürlich auch in der Ewigkeit. Und das führt uns zu dem dritten Hauptpunkt. Wie kannst du eigentlich wissen, dass du wirklich von Neuem geboren bist? Lass uns da nochmals den Vers 8 anschauen. Der heißt, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jetzt ist es wichtig zu wissen, das Wort im Griechischen für Wind, das kann auch heißen Geist, sprich Heiliger Geist. Das heißt, der Heilige Geist, der wirkt und so wie beim Wind. Du kannst im Grunde genommen, wenn der Wind richtig kräftig bläst, du kannst den Wind selber nicht sehen. Was du siehst, sind die Auswirkungen, dass sich Bäume biegen oder dass Dinge runterbrechen. Den Wind selber kannst du nicht sehen, aber die Auswirkungen. Und so ist es auch geistlich. Du kannst den Heiligen Geist jetzt nicht per se sehen mit deinen Augen, aber du kannst die Auswirkungen ganz deutlich sehen, unter anderem in den sogenannten geistlichen Früchten des Heiligen Geistes. Das hat wiederum mit dem neuen Herzen zu tun und mit der inneren Charakterveränderung, dem neuen Herzen, das ein Mensch hat. Das heißt, ein Mensch erlebt in der Gnade Gottes diese geistliche Frucht, das heißt konkret Friede zu haben in deinem Leben, einen Frieden, eine Zufriedenheit, Liebe zu haben, wirklich Menschen lieben zu können, sanftmütig zu sein, barmherzig, geduldig. Das sind entsprechend ganz konkrete Auswirkungen. Und natürlich das Allerwichtigste bei der Frage ist, kann ich genau wissen, dass ich von Neuem geboren bin, geistlich geboren bin? Das ist zunächst mal das Verständnis zu wissen, natürlich, klar. Ich bin nicht so perfekt und so vollkommen. Ich habe Sünde vor einem heiligen Gott, aber er liebt mich mit seiner Gnade. Gott Jesus Christus ist komplett für mich. Deswegen diese Zentralität des Kreuzes und der Auferstehung, wirklich zu wissen, bei Jesus Christus bin ich zu Hause und bin geliebt im Hier und Jetzt, aber auch für alle Ewigkeit. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn das für dich klar ist, dann kannst du dich einfach auch fragen, so einen gewissen Test, wachse ich denn geistlich? Sehe ich Veränderung in meinem Leben? Sprich, werde ich in der Gnade Gottes geduldiger? Selbst wenn du vielleicht auf ganz niedrigem Level anfängst, aber schenkt Gott dir das, dass du Stück für Stück geduldiger wirst. Oder dass du Stück für Stück auch ehrlicher wirst. Weil wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, das heißt auch zwingend, dass ab diesem Zeitpunkt Gott selber in Form des Heiligen Geistes in dir lebt. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwie so ein Schlafer oder irgendwie jemand, der passiv ist. Der Heilige Geist, der fängt an, in dir zu arbeiten. Und er verändert dich dahingehend, dass du Jesus Christus Stück für Stück ähnlicher wirst. Das heißt, das ist natürlich dann auch die Vorbereitung auf die Ewigkeit im Himmel. Das heißt, frag dich einfach mal ganz ehrlich, hat Gott mich denn schon verändert? Verändert er mich? Bin ich großzügiger finanziell? Kann ich Geld eher loslassen und auch etwas abgeben? Oder kannst du eben Menschen auch immer mehr lieben, die schwierig zu lieben sind? Wir haben im Römerbrief im Kapitel 8, Vers 7 einen interessanten Vers, da heißt es, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Was hier beschrieben ist, ist ein Mensch, der noch nicht von Neuem geboren ist, der nicht von oben her geboren ist, der noch nicht geistlich geboren ist. Und so ein Mensch wird letzten Endes sagen, ich bin die Nummer eins und wenn das, was Gott sagt, mir nicht passt, dann ist es mir Schnuppe. Aber wenn du von Neuem geboren bist, dann wirst du ein Mensch sein, der in der Gnade Gottes sagt, Herr Jesus, auch wenn ich das nicht immer alles perfekt einhalte in deinem Wort in der Bibel, ich möchte doch von meinem Herzen her im Grunde genommen wirklich so leben. Und du wirst dann auch ein Mensch sein, der klar sagt, Herr Jesus Christus, zuallererst möchte ich mit meinem Leben dich ehren und groß machen. Wir haben dieses Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wenn du von Neuem geboren bist, wirst du das ganz ehrlich und fröhlich sagen. Sei du, Herr Jesus Christus, der Mittelpunkt in meinem Leben. Und das ist letzten Endes auch, wozu Gott, der Schöpfer, dich geschaffen hat, für diese Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wenn du vielleicht heute Morgen da bist und sagst, Steffen, ich denke fast, dass ich noch nicht von Neuem geboren bin, aber ich wünsche es mir eigentlich, dann darfst du wissen, dass Gott bei dir schon mächtig am Werk ist, am Wirken ist. Gott ist ein Gott der Liebe. Er möchte nicht irgendwie Menschen ausschließen, sondern wir haben ja auch neulich die Stelle gehabt im Johannes Kapitel 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, dieses von Neuem geboren zu werden, von geistlich, von oben herab geboren zu werden, ist ein ganz grandioses Geschenk, aber Gott möchte es gerne schenken. Und Jesus aufzunehmen, ist nicht kompliziert. Es ist mit einem ehrlichen Herzen zu Jesus zu kommen, zu sagen, Herr Jesus, danke für deine Liebe. Ich möchte deine Liebe annehmen. Ich möchte aber auch, dass du mich veränderst. Ich möchte dir nachfolgen. Und eine Sache, an die ich die letzte Zeit auch immer wieder denken musste, ist, wenn du das erlebt hast, wenn du zu Jesus gekommen bist und vielleicht gesagt hast, Herr Jesus, wenn du Gott bist, dann komm herein, lass mich das erleben, dass du lebendiger Gott bist. Wenn du von Neuem geboren bist, dann hast du jetzt im Bild gesprochen, das große Los gezogen in dieser Welt überhaupt. Ich weiß, wir sind hier in Grünwald, in Südmünchen, der wohlhabendsten Ecke überhaupt. Man könnte hier rumfahren und denken, der oder die hat das große Los gezogen. Und toll, wenn sie tolle Häuser und Grundstücke haben. Aber das größte Los überhaupt ist, wenn du Jesus Christus hast sehen dürfen, erkennen dürfen und diese lebendige Beziehung mit ihm hast. Und das heißt auch konkret, egal was in dein Leben hineinkommt, wenn du Jesus Christus hast, du bist auf der absolut sicheren Seite. Das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, spricht davon, dass in Jesus Christus wir gewinnen werden. Was meine ich mit gewinnen? Das heißt, dass du in der Ewigkeit mit dem lebendigen Gott sein wirst. Niemand und nichts kann dich von dieser Liebe herausreißen, wenn du dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen hast und erleben durftest, wirklich von oben her geboren worden zu sein, geistlich geboren worden zu sein, Rachel hat es sehr schön auf den Punkt vorher gebracht, als sie gesagt hat, plötzlich war es für mich ganz klar gewesen. Und es ist sehr individuell im Leben von Menschen. Das kann im Gottesdienst passieren, das kann plötzlich sein, wenn du unter einem Baum sitzt und eine Bibel liest. Plötzlich schenkt Gott es, und dann möchte ich dir Mut machen, dieses Geschenk Gottes mit Freude und großer Dankbarkeit anzunehmen. Wir haben die Verse 14 und 15, und da wird das nochmal so richtig auf den Punkt gebracht. Ich lese die beiden Verse nochmals, 14 und 15. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Das bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament, im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Da haben die Israeliten rebelliert gegen Gott, und als Konsequenz sind verschiedene giftige Schlangen in das Lager der Israeliten gekommen, und es sind einige der Israeliten gestorben, weil sie gebissen wurden von diesen giftigen Schlangen. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, was für einen Mist sie gebaut haben, indem sie Gott wirklich abgelehnt haben und ihr eigenes Leben leben wollten, ohne Gott, unabhängig von Gott. Und sie haben ausgerufen zu Gott und haben sie gesagt, Gott, hab Gnade zu uns. Und Gott hat Gnade geschenkt, wie er hat zu Mose, dem Führer, dem Leiter, gesagt, mach eine Erne, eine brosene Schlange und tu sie so aufstellen auf einen Stab und halt den Stab hin mit dieser Stange. Und jeder, der von so einer giftigen Schlange gebissen wurde und diese Schlange angesehen hat, der hat gelebt. Das ist die Geschichte im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Und weißt du was, wenn du und ich ehrlich sind, dann müssen wir sagen, dass du und ich auch Gift in unserem eigenen Blut haben. Du und ich haben Gift in unserem eigenen Blut. Was meine ich damit? Das Gift, sagt die Bibel, sagt Jesus Christus, ist die Sünde. Aber wer auf diesen erhöhten Jesus Christus schaut, wo ist er erhöht? Jesus Christus ist erhöht worden am Kreuz. Wer auf diesen erhöhten Jesus Christus schaut, der wird leben. So heißt es hier im Vers 15, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und es wird dann nochmal schön zusammengefasst im Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, das ist Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dieses Wort ewiges Leben, das ist nicht nur zeitlich gemeint. Wenn du auf diesen Jesus Christus schaust und ihn wirklich sehen darfst, wirklich erkennen darfst, Jesus Christus ist Gott und er liebt mich bedingungslos und er ist für mich und hat sein Leben gegeben, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Wenn du das sehen darfst, erkennen dürftest, dann ist natürlich das auch zeitlich gemeint in der Ewigkeit über den Tod hinaus, aber es hat auch eine Qualitätsbedeutung im Hier und Jetzt. Das heißt, ewiges Leben mit Jesus Christus ist so, wie Gott, wie der lebendige Gott Leben sich hier gedacht hat. Das heißt, Leben in der Fülle. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr für das Geschenk der geistlichen Neugeburt. Wirklich, dass die Augen aufgetan werden, wirklich geistlich dich sehen zu können. Zu wissen, Herr Jesus Christus, du bist wirklich für uns. Du bist für die Kinder Gottes, du bist mit uns, du leitest uns. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du wirklich uns eine ganz tiefe Freude schenkst über die geistliche Geburt. Wirklich, dass wir immer wieder wissen, egal welche Herausforderungen kommen, wir sind von Jesus Christus in der Fülle geliebt und erleben das mit einem Leben, das immer mehr von deiner Fülle und Gnade und Heiligkeit gezeichnet ist. Aber ich möchte dich auch bitten, Herr Jesus Christus, für Menschen auch hier im Großraum München, Deutschland, darüber hinaus, schenk du doch, dass immer mehr Menschen wirklich aufblicken zu diesem Jesus Christus. An das Kreuz, aber auch auf seine Auferstehung. Herr Jesus Christus, du hast den größten Feind, den Tod selber besiegt. Und so möchte ich dich bitten, dass wir in ganz großer Freude, aber auch Hingabe, Herr Jesus Christus, dir fröhlich und dankbar nachfolgen. Amen.